18. Frau Schmidt, sagen Sie bitte Herrn Ling, dass die Sitzung morgen stattfinden wird. Was soll Frau Schmidt Herrn Ling sagen?